Kapitel 7 Adverbien und Partikeln Gradpartikeln Übung 3 Ängstliche Kranke Ergänzen Sie, hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Herr Doktor, oh, es geht mir überhaupt nicht gut. Was fehlt Ihnen denn? Sie sehen doch ziemlich fit aus. Mein Hals tut total weh. Ich habe sicher eine schreckliche Krankheit. Ja, der Hals ist ein bisschen rot, aber das ist nicht so schlimm. Eine ganz normale Erkältung. B. Ich habe mich geschnitten. Sehen Sie, ist das nicht eine besonders tiefe Wunde? Keine Sorge. Das sieht nur so schlimm aus. Die Wunde ist nicht besonders tief. Aber Sie müssen sie sicher nähen. Und das tut bestimmt ziemlich weh. Nein, das ist gar nicht nötig. Ich mache die Wunde sauber und dann bekommen Sie ein Pflaster.